Lauter gute Freunde nach dem Roman Der Süßholzraspler von Margaret Miller. Hörspielbearbeitung Valerie Stiegele. Regie Walter Adler. Du packst. Wo fährst du hin, Ron? Das habe ich dir letzte Woche schon gesagt, Esther. Ich hole Harry zu Hause ab und wir fahren in die Hütte. Ralf und Billy kommen auch. Ach ja. Wochenende unter Männern. Angeln, saufen, euch gegenseitig das Herz ausschütten. Mhm. Oh Gott. Ich mag Harrys Frau nicht. Janice kommt nicht mit. Ja, das weiß ich. Ja, nur so. Sie tut immer so interessant und sensibel. Neuerdings erzählt sie dauernd von ihren spiritistischen Seancen. Warum haben die beiden eigentlich keine Kinder? Woher soll ich das wissen? Hast du Harry nie danach gefragt? Du könntest doch mal das Gespräch... Ja, könnte ich, aber ich hab's nicht vor. Wenn Janice Kinder hätte, dann hätte sie keine Zeit, so sensibel zu sein und würde anderen Leuten noch weniger auf den Wecker fallen. Ich habe jedenfalls keine Zeit dazu. Aber Ronny, vielleicht sollte ich mir mal die Haare blond färben lassen. Dann wäre ich auch eine interessante, sensible Blondine. Also ich kann unechte Blondinen nicht ausstehen. Echt aber schon, ha? Janice zum Beispiel. Sie ist die Frau meines besten Freundes, ja? Ich muss sie gern haben. Ah, nur deshalb. Ich muss los, sonst komme ich zu spät zu Hause. Ronny. Mein Gott, wer hätte sich vorstellen können, was für eine Geschichte da ihren Anfang nahm. Wir waren Freunde von Schulzeiten an. Ron Galloway, Bill Winslow, Harry Bream und ich. Ron, der zum zweiten Mal verheiratet war und zwei Kinder hatte, und Bill, ein eingefleischter Junggeselle, stammten aus schwerreichen Familien. Keiner von beiden hatte es nötig, auch nur den kleinen Finger für seinen Lebensunterhalt zu rühren. Im Gegensatz zu Harry und mir. Ich, ein schlecht bezahlter Honorarprofessor für Volkswirtschaft an der Universität von Toronto, dazu noch Vater von vier Kindern, und Harry, ein kleiner und wenig erfolgreicher Arzneimittelvertreter. Harry hatte erst vor 5 Jahren mit 38 geheiratet, nachdem seine Mutter gestorben war. Dafür war er jetzt ein umso ergebenerer Ehemann. Zu unser aller Verdruss, muss ich sagen. Denn es kam doch ziemlich oft vor, dass er sich von unseren gemeinsamen Unternehmungen ausschloss, weil er seine Janice nicht allein lassen mochte. Aber an diesem Wochenende wollten wir nun endlich einmal wieder alle zusammen in Rons Hütte am Huronsee sein. Bestimmt ist Harry wieder schuld. Bill Winslow und ich waren kurz nach 8 angekommen. Um 11 Uhr warteten wir noch immer auf Ron und Harry. Seitdem er verheiratet ist, kommt er immer zu spät. Prost auf den armen verheirateten Harry. Prost, Bill. Trink nicht so viel. Hallo, Freunde. Hallo, Harry. Na, endlich. Ja, tut mir leid, dass ich zu spät komme. Hinter uns haben wir irgendwas mit der Benzinpumpe nicht in Ordnung. Was ist los, störe ich? Ja, wo ist denn Ron? Wieso? Ich dachte, der wäre hier. Ja, ihr wolltet doch zusammen in Rons Wagen kommen. Ja, ursprünglich schon, aber ich hatte einen dringenden Termin in Mimico und habe bei Janice hinterlassen, Ron soll ohne mich vorausfahren. Ja, ja. Sie wird sich nicht ausgerichtet haben. Hat's vergessen und ist ins Kino gegangen. Weiber. Also Janice hat in ihrem Leben noch nichts vergessen. Janice ist der zuverlässigste Mensch, den ich kenne. Vielleicht hat Ron wieder Magenschmerzen. Ist deswegen zu Hause geblieben. Dabei braucht er nur unser neues Mittel zu nehmen, von dem ich ihm neulich eine Probe dagelassen habe. Ich habe ihm nicht gesagt... Die Straße schlängelte sich den See entlang. Ich musste mich aufs Fahren konzentrieren und hörte Harry kaum zu, der sich in den verschiedensten Theorien über Rons Gesundheitszustand und die Möglichkeiten der Heilung erging. Ich hatte mich immer strikt geweigert, etwas mit Harrys Pillentick zu tun haben zu wollen. Ja, Ron? Nein, hier ist Ralf. Es tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Weißt du, geht es Ron gut? Warum soll es ihm denn nicht gut gehen? Und warum fragst du mich das mitten in der Nacht? Frag ihn doch selber. Esther, Ron ist bisher noch nicht in der Hütte angekommen. Harry ist mit seinem eigenen Wagen gefahren, weil er noch eine geschäftliche Verabredung hatte. Harry hat Ron durch Janice ausrichten lassen... Ja, ich bin hier in der Telefonzelle. Also, er hat Janice ausrichten lassen, er soll nicht auf den warten, er käme später nach. Naja, nun, vielleicht ist Ron aufgehalten worden. Ja, wodurch denn? Frag doch Harry, hm? Er ist mit Janice verheiratet. Ach, lass doch die dummen Bemerkungen, Esther. Mehr kann ich im Augenblick nicht sagen, verstehst du? Nein, ich verstehe überhaupt nichts. Ja, weil Harry direkt neben der Telefonzelle steht. Ich finde, du solltest die Polizei benachrichtigen, Esther. Aber warum denn? Das könnte den armen Ron in Verlegenheit bringen. Er hat es nämlich nicht so gerne, wenn ihn die Polizei dabei erwischt, wie er mit der Frau seines besten Freundes im Bett liegt. Ach, Esther, hör doch auf damit! Ron kann was passiert sein. wirklich etwas Ernsthaftes. Er hat alle möglichen Ausweise bei sich. Und wenn er einen Unfall gehabt hätte, dann wäre ich längst benachrichtigt worden. Ja, Esther, machst du dir denn wirklich keine Sorgen? Nein. Wo immer er ist und was immer er gerade tut, er macht sich bestimmt auch keine Gedanken über dich und mich und Harry oder sonst jemanden. Was auch bedeuten könnte, dass er tot ist. Müsst ihr immer alle so sentimental werden, wenn ihr getrunken habt? Gute Nacht, Charles. Und, was hat Esther gesagt? Hat sie was von Ron gehört? Nein. Sie meint, dass Ron sich irgendwo amüsiert. Wer weiß, vielleicht hat sie ja recht. Und was habt ihr über mich geredet? Über dich? Ich habe gehört, wie du zu Esther gesagt hast, du kannst nicht reden, weil ich vor der Telefonzelle stehe. Ach, du kennst doch Esther, sie redet oft dummes Zeug. Komm, Harry, wir fahren zurück zur Hütte. Vielleicht ist ja Ron inzwischen da. Nein, erst rufe ich noch Janice an. Wir müssen wissen, ob Ron überhaupt bei ihr aufgetaucht ist. Harry, es ist sehr spät. Janice schläft sicher schon. Vermutlich hört sie das Telefon gar nicht. Das steht direkt neben unserem Bett. Ach, dann tu, was du nicht lassen kannst. Aber sag nachher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Nicht gewarnt? Was soll das heißen? Hier, Prim. Das weiß ich, Schätzchen. Hoffentlich habe ich dich nicht aufgeweckt. Ralph, bleib ruhig da. Freust du dich über meinen Anruf? Janice. Was ist los, Liebes? Fühlst du dich nicht gut? Ich bin krank. Den ganzen Abend schon. Krank? Dann ruf den Arzt an, Schätzchen. Der soll gleich vorbeikommen. Ich brauche keinen Arzt. Ich weiß, was ich habe. Was denn, Liebes? Ich kann es nicht sagen. Nicht jetzt. Hör zu, Liebling. Bleib ganz ruhig. Ich bringe Ralph zur Hütte zurück und fahre dann gleich los. Ich kann in spätestens 2,5 Stunden bei dir sein. Wenn du das tust, bin ich nicht mehr da. Schätzchen, was soll denn das heißen? Es ist mein Ernst, Harry. Ich muss eine Weile allein sein und nachdenken. Bitte, komm nicht nach Hause. Versprich mir das, Harry. Ja, aber ich kann dich doch nicht... Das kannst du doch nicht wirklich... Ralph, sprich du mit Janice, bitte. Wenn sie krank ist, muss ich mich doch um sie kümmern. Janice? Janice, ich bin's, Ralph. Was denn los? Geht's dir nicht gut? Ich hab mich übergeben. Was? Oh, mir ist schwindelig. Steht Harry noch neben dir? Nein, er ist raus an die Luft. Bist du sicher? Natürlich. Also, was ist los, Janice? Ich krieg ein Kind. Was sagst du da? Ein Kind? Ja. Das ist ja großartig. Das habt ihr euch doch schon immer gewünscht. Hast du es Harry schon gesagt? Der wird ja ganz aus dem Häuschen sein. Harry und ich haben seit über einem Jahr nicht mehr ohne Verhütungsmittel. Ja, was? Keine Methode ist ganz sicher. Er will nicht, dass ich ein Kind bekomme. Er hat Angst, es könnte Komplikationen geben, weil ich schon 35 bin. Es ist eben trotzdem passiert. Es ist nicht passiert, es war Absicht. Zumindest von meiner Seite. Ich wollte ein Kind. Ich will dieses Kind. Ich werde es Ron nennen. Ron? Ron Galloway ist der Vater? Ja, genau das. Das ist eine Katastrophe, die arme Esther. Esther hat Ron sowieso nie geliebt. Sie hat ihn nur seines Geldes wegen geheiratet. Das hat er mir selber gesagt. Und Harry? Es wird ihn umbringen. Natürlich tut er mir leid. Ich will ihm nicht wehtun, aber die Sache ist nur einmal, wie sie ist. Ich kann nicht mehr mit ihm zusammenleben. Was für mich jetzt zählt, ist das Kind. Ron und das Kind. Die beiden sind jetzt mein Lebensinhalt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ron die Sache auch so unkompliziert sieht. Er hat schließlich schon Kinder aus seinen beiden Ehen. Dieses Kind ist für Ron etwas anderes und ich bin anders. Hast du es Ron schon erzählt? Ja, heute Abend. Als er Harry abholen wollte, bevor er zur Hütte fuhr. Und wie hat er reagiert? Oh, man kann natürlich nicht erwarten, dass er sich gleich wahnsinnig freute. Er braucht erst mal Zeit, um nachzudenken und um sich an die Situation zu gewöhnen. Ja, das wird wohl jedem so gehen. Es ist nämlich so, dass Ron bisher noch nicht hier angekommen ist. Vielleicht ist er nach Hause zurückgefahren, um gleich morgen alles mit Esther zu besprechen, wegen der Scheidung und so. Nein, ich habe Esther schon angerufen. Er ist nicht da. Ich mache mir keine Sorgen, er wird schon wieder auftauchen. Ach, hoffentlich hast du recht. Da kommt Harry wieder. Willst du ihn noch mal sprechen? Nein, auf keinen Fall. Könntest du ihm nicht alles sagen, Ralph, bitte? Also, wenigstens das bist du ihm schuldig, dass du offen mit ihm sprichst. Ich kann es einfach nicht. Ich hänge jetzt Janice! Auf. Lass mich noch mal ans Telefon. Janice hat aufgelegt. Ich rufe sie noch mal an. Sie soll wenigstens die neuen Beruhigungspillen... Janice wird nicht mehr an den Apparat gehen. Außerdem kann man mit Pillen nicht alles kurieren. Ja, wieso nicht? Was ist denn los? Worüber habt ihr denn so lange geredet? Ach, über das Leben und so. Um 3 Uhr nachts? Ja, eben. Es ist 3 Uhr nachts, Harry. Lass uns zurückfahren. Ich bin hundemüde. Arme Janice. Wahrscheinlich regt sie sich wegen Ron so auf. Er ist unser bester Freund. Weißt du eigentlich, dass ich ihn mal in der zweiten oder dritten Klasse vorm Ertrinken gerettet habe? Nein. Was machst du denn für ein Gesicht, Ralf? Glaubst du mir nicht? Ich glaubte ihm. Aber ich hatte für diesen Tag die Nase voll von der Ironie des Schicksals. Harry und ich gingen zum Wagen zurück. Es war sternenklar. Riech mal diese Luft hier. Ist das nicht herrlich? Nur Wind und Wasser. Vielleicht roch die Luft tatsächlich nach Wind und Wasser, aber ich roch nur Täuschung und Betrug. All die Jahre hatten Harry und Janice als wahres Musterehepaar gegolten. Man konnte Harry den Schmerz nicht ersparen. Ich musste versuchen, ihm das Ganze möglichst schonend beizubringen. Verdammt. Erst jetzt wurde mir klar, wie geschickt mich Janice in diese unangenehme Situation hineinmanövriert hatte. Sie drückte sich um die Aussprache mit Harry und überließ alles mir. Harry, ich glaube nicht, dass Ron noch zur Hütte raufkommt. Warum nicht? Deinetwegen, Harry. Was heißt das? Ich glaube, er wird überhaupt vermeiden, dich in nächster Zeit zu treffen. Mhm. Er hat sich nämlich in deine Frau verliebt. Das hat ihm bestimmt Janice erzählt. Allerdings. Das brauchst du nicht ernst zu nehmen, Ralph. Ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber Tatsache ist, dass Janice, naja, so Fantasien hat. Tagträume. Und diesmal ist es Ron. Früher warst du es mal. Ich? Janice hat behauptet, ich sei in sie verliebt gewesen. So, sie kann nichts dafür. Sie hat nun mal diese romantischen Neigungen. Deshalb geht sie auch zu diesen spiritistischen Seancen. Also nicht, dass sie wirklich dran glaubt. Aber sie möchte eben unbedingt anders sein als die anderen. Irgendwie aufregend. Harry. Jetzt fang bloß nicht an, unsere Ehe zu analysieren. Wir sind vollkommen glücklich. Ich liebe Janice und ich gönne ihr ihre Träume. Janice will unbedingt ein Kind. Woher weißt du das? Sie hat es mir eben am Telefon gesagt. Ach so, dann war es das, was sie so aufgeregt hat. Weißt du, ich habe es Janice noch nicht erzählt, weil es eine Überraschung sein soll. Ich war diese Woche bei zwei Organisationen, die Adoptionen vermitteln. Die Chancen sind gut. Du wirst sehen, wenn Janice erst mal ein Kind hat, für das sie sorgen kann, sind alle Probleme gelöst. Es war 4 Uhr, als wir in der Hütte ankamen. Ron war natürlich nicht da. Bill musste sich irgendwie in sein Bett geschleppt haben. Harry und ich taten es ihm nach. Um 9 Uhr früh weckte mich Esthers Klopfen. Sie war nachlässig angezogen und wirkte im Gegensatz zu ihrer üblicherweise zur Schau getragenen Beherrschtheit sehr aufgeregt. Ja, du bist Rons Freund und natürlich auf seiner Seite. Wahrscheinlich ist Ron ja auch wirklich ein guter Freund. Aber ist ein miserabler Ehemann. Bitte, Esther, erspar mir Details. Ich wäre so gern wieder einmal mit ihm und den Kindern zusammen übers Wochenende hier in der Hütte gewesen. Nein, er will nicht. Er schützt 1000 Gründe vor. Und in Wirklichkeit hat er Angst, dass Sie oder ich irgendetwas von ihm fordern könnten, was nicht mit Geld zu kaufen ist. Esther. Ja, ich höre ja schon auf, Ralph. Schade, dass du nicht etwas liebevoller über Ron reden kannst. Ja, schade. Zufällig liebe ich ihn nämlich. Übrigens hat mich heute Morgen schon in aller Frühe die Polizei angerufen und gefragt, in welchem Wagen Ron gefahren ist. Aha. Du warst also doch so vernünftig, die Polizei anzurufen. Du meinst, es war vernünftig? Ja, natürlich. Aber es war nicht ich, die vernünftig war. Was? Ja. Es hat zwar eine Frau bei der Polizei in Toronto angerufen und ihren Mann, Ron Galloway, als vermisst gemeldet, aber ich war es nicht, Ralph. Ich habe die Polizei nicht angerufen. Ich habe überhaupt niemanden angerufen. Am späten Vormittag fuhren wir alle nach Hause zurück. Am Nachmittag rief mich Esther an und sagte mir, dass Rons Brieftasche gefunden worden sei. Die Geschichte klang merkwürdig. Ron hatte demnach am Freitagabend in Thornbury den Hund einer älteren Frau überfahren. Er war erst weitergefahren, dann aber wieder zurückgekommen. Ohne auszusteigen hatte er der Frau seine Brieftasche zugeworfen. Offenbar, um den Hund zu bezahlen. Dann war er weitergefahren. Die Hundebesitzerin hatte die Brieftasche zur Polizei gebracht und Rons Thunderbird mit dem offenen Verdeck genau beschrieben. Auch die karierte Mütze, die er aufhatte. Der sportliche, ewig junge Ron. Sogar an einem kalten Aprilabend muss er mit offenem Verdeck fahren. Aber ich wäre auch ohne diese Einzelheiten überzeugt davon gewesen, dass es Ron war. Wieso? Nur so typisch für ihn ist. Er denkt doch immer, mit Geld kann man alles bezahlen. In welcher Richtung ist er durch Thornbury gefahren? Danach habe ich nicht gefragt, aber Thornbury liegt ja wohl auf dem Weg zur Hütte, oder? Ja, wenn man vom Haus der Breams kommt. Harry war vorhin bei mir. Janice hat ihn verlassen. Was? Mhm. Sie hat ihm einen Zettel auf den Küchentisch gelegt. Sie müsse eine Weile allein sein, um wichtige Entschlüsse zu fassen. Nun sind sie beide weg. Ron und Janice. Das muss noch lange nicht bedeuten, nein, dass sie sich... Nein, muss es nicht. Harry sagt, Janice hat geschrieben, sie bleibt eine Zeit lang bei ihrer Cousine in der Eglinton Avenue. Er hat mir ihren Brief sogar vorgelesen. Die Vergangenheit war schön, aber ich muss an die Zukunft denken und sowas. Was hältst du davon? Ich zog es vor, nichts Bestimmtes davon zu halten. Esther würde noch früh genug erfahren, dass Jenny sein Kind von Ron erwartete. Kaum hatte Esther den Hörer aufgelegt, erschien Harry. Er beschwor mich, ihn in die Eglinton Avenue zu begleiten, zu Janice. Er wollte sie überreden, wieder nach Hause zurückzukommen. Oh Gott, ich hab dich doch angefleht, nicht hierher zu kommen, Harry. Warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Wir sind keine Kinder mehr, Janice. Wir sind verheiratet, glücklich verheiratet. Wir haben so viele Dinge gemeinsam. Was immer dich bedrückt, wir werden gemeinsam damit fertig. Ach, Ralf, warum hast du Harry nicht alles gesagt? Ich? Was sollte Ralf mir sagen? Janice, ich bin nach wie vor der Ansicht, du selber solltest... Mein Gott, versteht mich doch. Ich kann nicht mit Harry reden, solange ich nicht weiß, was mit Ron ist, ob ihm was passiert ist und wo er ist. Ron. Das ist es auch. Ron, du hast ein Verhältnis mit Ron. Also gut, es ist besser, wenn du alles weißt, Harry. Janice erwartet ein Kind von Ron. Wie lange? Wie weit ist es? 3,5 Monate. Weiß Ron es? Ich hab's ihm gesagt, gestern Abend. Und, was hat er vor? Das ist doch klar. Wir lassen uns beide scheiden und dann heiraten wir, Ron und ich. Solange ich denken kann, habe ich mir ein Kind gewünscht und jetzt bekomme ich eins. Ein Kind von meinem besten Freund. Du hast mir ein Kind verweigert, Harry. Du hattest Angst, ich sei zu alt. Es wird mir etwas zustoßen und du könntest mich verlieren. Jetzt hast du mich verloren. Sobald alles vorbei ist, ziehen Ron und ich hier weg, nach Kalifornien. Damit unser Sohn in der Wärme aufwächst, in der Sonne. Janice, Harry ist gekommen, um dich nach Hause zu holen. Ich gehe nicht nach Hause. Doch, Janice. Du brauchst deine vertraute Umgebung. Du brauchst sie im Moment mehr als ich. Wenn du doch bloß endlich aufhören würdest, den Edelmütigen zu spielen. Harry, ich kann's nicht mehr ertragen. Ich bin nicht edelmütig. Ich habe nur ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, dass du gut aufgehoben bist. Ralph und Nancy haben mir angeboten, dass ich bei ihnen wohnen kann. Aber Ralph und Nancy, die haben doch bloß das kleine Haus und sie haben 4 Kinder. Ich mag Kinder. Sehr. Wir fuhren Janice nach Hause zurück. Harry kam mit zu mir. Da Nancy und die Kinder für ein paar Tage zu den Großeltern auf Land gefahren waren, verbrachten wir zu zweit einen trübseligen, weitgehend stummen Abend vor dem Fernseher. Am Montagmorgen rief Esther aufgelöst bei mir an. Sie hatte einen Brief von Ron bekommen. Liebe Esther, wenn du diesen Brief erhältst, wirst du vielleicht schon wissen, dass Janice ein Kind von mir erwartet. Ich will nicht versuchen, mich zu entschuldigen oder alles zu erklären. Ich kann es auch gar nicht. Es ist eben passiert. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe bis heute Abend nichts von dem Kind gewusst. Es war eine schreckliche Überraschung. Zu schrecklich, als dass ich sie ertragen könnte. Mein Gott, was habe ich dir und Terry angetan? Ich bitte dich nicht um Verzeihung, Esther. Ich gebe dir stattdessen das Versprechen, dass ich niemals weder dir noch irgendjemand anderem wehtun werde. Gott helfe mir. Ron. Zwei Tage später fand ein Junge aus Meaford, als er auf seinem Heimweg von der Schule unten am See entlang ging, eine karierte Mütze. Die Polizei entdeckte oben auf der Straße Reifenspuren, die über den Straßenrand hinausführten. Taucher holten Rons Thunderbird aus einer Tiefe von etwa 7 Metern aus dem Wasser. Der Wagen war kaum zerstört, Fenster und Windschutzscheibe nicht zerbrochen. Und Ron saß noch drinnen, mit dem Sicherheitsgurt fest an den Fahrersitz geschnallt. Du siehst aus, als hättest du mir etwas Schlimmes zu sagen, Ralph. Sag es. Ja. Janice, Ron ist tot. Er ist ertrunken. Ein Unfall? Mit dem Wagen? Es gibt Grund zu der Annahme, dass er es absichtlich getan hat. Was für ein Grund? Er hat noch einen Brief an Esther aufgegeben. An Esther? Nicht an mich? Ich habe ihn geliebt. Ich habe alles für ihn aufgegeben. Meinen Mann, meinen guten Namen, alles. Warum nicht an mich? Bitte. Oh Gott, ich halte es nicht aus. Ron. Ron, Janice. Ron, komm zurück. Lass mich nicht allein. Ich habe Angst. Ich habe solche Angst. Janice, bitte. Ron. Ron, Ron, Liebste. Tot. Oh mein Gott. Soll ich dir einen Whisky einschenken, Janice? Oder Harry hat doch irgendwo seine Beruhigungspillen. Pillen? Harry hat eine Million Pillen herumliegen. Für jedes Problem eine andere. Als ob sie jemals irgendetwas geholfen hätten, seine wunderbaren Pillen. Lass Janice, mich in Ruhe damit. Bitte. Ich kann nicht ohne Ron weiterleben. Ich kann nicht. Denk an das Kind, Janice. Ich hatte so große Hoffnung. So wunderbare Pläne. Und jetzt bin ich ganz allein. Es gibt immer noch eine Lösung, Janice. Harry ist ein feiner und großzügiger Mensch. Er würde das Kind... Ja, ich weiß, der gute alte Harry, immer zur Verfügung, immer bereit, einem Freund sein letztes Hemd zu geben. Aber Harry wird nicht den Vater von Rons Kind spielen. Alles wird besser sein, als mit ihm weiterzuleben. Hallo? Hier ist das Toronto General Hospital. Sind Sie Mrs. Bream? Ja, Janice Bream hier. Ist etwas passiert? Ihr Mann ist bei uns eingeliefert worden. Was ist mit ihm? Ist er verletzt? Nichts Beunruhigendes, Mrs. Bream. Er ist mit dem Auto auf eine Straßenbahn aufgefahren und hat ein paar kleine Schnittwunden am Kopf. Wir werden ihn heute Nacht zur Sicherheit da behalten. Morgen darf er wieder nach Hause. Die Frage ist nur, ob Sie vielleicht vorbeikommen könnten. Er ist psychisch in keiner besonders guten Verfassung. Nein, ich kann selber nicht kommen. Ach. Nein, das ist nicht möglich, aber ich werde jemanden bitten. Ja. Vielen Dank, dass Sie mich benachrichtigt haben. Auf Wiedersehen. Harry hat einen Unfall gehabt. Er ist auf eine Straßenbahn aufgefahren. Er liegt im General Hospital. Ich kann dich zu ihm fahren, Janice. Nein, auf keinen Fall. Dazu geht's mir viel zu schlecht. Ja, wahrscheinlich hat Harry gehört, dass Ron und hat die Nerven verloren. Sie waren ja von Jugend an eng miteinander befreundet. Und ich? Was ist mit mir? Schließlich war Ron... Ich fahre zu Harry. Bitte ruh dich aus. Ich fahre zu... Das Zimmer mit den zugezogenen Vorhängen war so klein, dass ich kaum neben dem Bett Platz hatte. Harry. Du brauchst nicht zu reden, Harry. Du sollst nur wissen, dass ich da bin. Janice? Janice geht es gut. Sie ist zu Hause. Sie wollten natürlich kommen, aber ich fand es besser, sie schont sich. Wie mach ich Sitz? Ja, ob das gut ist für dich? Ja. Na schön. Ja. Und, ist es so besser? Nichts ist besser. Auf der ganzen Welt ist nichts besser. Was ist denn los? Hast dich aufgeregt? Ich hab getrunken. Schnaps getrunken. Viel Schnaps. Ich dachte, du seist im Büro gewesen. Du trinkst doch sonst nichts im Büro, Harry. Kein Büro mehr, keine Pillen mehr, nie mehr Büro. Was soll das heißen, Harry? Ich schmeiß den Laden hin, habe ich denen gesagt. Nehmt eure verdammten Pillen und steckt sie euch sonst wohin. Ich war in der Bar und habe gehört, wie sie drüber sprachen. Ron ist in den See gefahren. Ist es nicht komisch? Ich wollte auch in den See fahren. Ich habe ihn nicht gefunden, den blöden See. Also, Harry, beruhige dich. Bitte. Du hast doch nicht wirklich deinen Job aufgegeben. Keine Frau mehr, kein Zuhause. Kann ich genauso gut keinen Job mehr haben. Ja, und wovon willst du leben? Weiß nicht. Ist mir auch egal. Harry. Na, Mr. Bream. Wollen Sie das ganze Krankenhaus aufwecken? Am besten, Sie gehen jetzt. Morgen wird er wieder in Ordnung sein, Ihr Freund. Ich hole eine Beruhigungsspritze für ihn. Gute Nacht, Harry. Bis morgen. Ich hol dich ab. Vielleicht besser, ich bleibe in seiner Nähe. Ach wo, der schläft nach der Spritze bestimmt gleich ein. Merkwürdig, ich habe gerade das Ergebnis von seinem Alkoholtest gesehen. Nicht mal ein Promille. Bei einem normalen Menschen reicht das kaum zu einem Schwips. Und Mr. Bream war total betrunken, als sie ihn brachten. Ich nehme an, er verträgt einfach keinen Alkohol? Mr. Bream hat eine große seelische Erschütterung durchgemacht. Sein bester Freund ist gestorben. Ach ja, tut mir leid. Also dann, Mister, gute Nacht. Gute Nacht, Schwester, und vielen Dank. Drei Tage später fand Rons Beerdigung statt. Sie verlief ungestört. Janice hatte es sich zwar nicht ausreden lassen, dort in tiefes Schwarz gekleidet aufzutauchen, aber es gab weder eine Szene noch auffällige Gefühlsausbrüche am Grab. Harry war aus dem Krankenhaus entlassen worden und wohnte wieder bei uns. Er schien sich wieder gefangen zu haben. Er hatte sich bei seiner Firma entschuldigt und um Versetzung in eine andere Stadt gebeten. Ein Entschluss, den Nancy und ich sehr unterstützten. Weißt du, Ralf, ich habe zum ersten Mal seit Tagen das Gefühl, dass alles wieder in Ordnung kommen könnte. Vielleicht wird mich Janice vermissen, wenn ich erst mal eine Weile fort bin. Vielleicht. Vielleicht kann ich sie sogar nachkommen lassen. Sie und das Kind. Sie wollte doch schon immer hier weg. Sie hat die Stadt nie gemocht. Ja, vielleicht. Ich bin richtig optimistisch. Du hast recht, Ravi. Ich habe doch wirklich noch eine Zukunft vor mir, oder? Natürlich, Harry. Aber auf jeden Fall solltest du, bevor du die Stadt verlässt, noch zu einem Anwalt gehen. Anwalt? Wozu? Ja, wegen Janice. Damit sie sich von dir scheiden lassen kann. Ja, aber nein, Janice braucht jemanden, der ihre Interessen wahrnimmt. Das ist ja, wieso? Ich nehme doch ihre Interessen wahr. Ich werde Janice jeden Cent schicken, den ich entbehren kann. Überleg doch mal, Harry. Es könnte dir was zustoßen. Ach, was? Du könntest krank werden. Das Kind stammt von Ron. Er hat die Vaterschaft anerkannt in seinem Abschiedsbrief. Janice würde nie was von Esther annehmen. Dazu ist sie viel zu stolz. Ach, stolz hin, stolz her. Tatsache ist, das Kind ist legal erbberechtigt. Und wie ich Esther kenne, wird sie bestimmt keine Schwierigkeiten haben. Zum Teufel, ich kann Janice und das Kind auch allein ernähren. Ich brauche keine Wohltaten. Sei doch vernünftig, Harry. Gemessen an den Chancen, die Rons Vermögen dem Kind und Janice bietet, sind deine Möglichkeiten doch äußerst bescheiden. Ach so. Ein weiterer Beitrag zum Thema Harry, der lebenslange Verlierer. Oh. Naja, weißt du, es liegt an mir, dass Janice und ich keine Kinder bekommen konnten. Ich habe, weiß Gott, alles versucht. Ich bin schon seit anderthalb Jahren in ärztlicher Behandlung. Janice hat es nicht gewusst. Sie weiß es bis heute nicht. Ich habe immer behauptet, dass ich mir ihres Alters wegen Sorgen mache und deshalb kein Kind möchte. Wenige Tage später zog Harry bei uns aus. Sehr zum Leidwesen unserer Kinder. Esther war erwartungsgemäß in Rons Testament als Haupterbin eingesetzt und nun eine steinreiche Frau. In den letzten Julitagen rief sie mich plötzlich in der Universität an und bat mich, bei ihr vorbeizukommen. Weißt du, dass Harry weggezogen ist? Harry weggezogen? Das ist nicht möglich. Ich habe vor ein paar Tagen in seiner alten Firma angerufen. Da sagten sie mir, er habe sich in die Staaten versetzen lassen. Harry soll fort sein, ohne sich von uns zu verabschieden. Ja, heute habe ich einen Brief von ihm bekommen. Hier, lies. Liebe Esther, ich wollte dir Lebewohl sagen, aber ich höre, du seist krank. Ich hoffe, du fühlst dich wieder besser und hast dich von der ganzen schrecklichen Anspannung dieser Wochen erholt. Ich hoffe, du fühlst dich wieder besser und hast dich von der ganzen schrecklichen Anspannung dieser Wochen erholt. Ich habe bei der Firma meine Versetzung beantragt. Wie du sicher erfahren hast, haben Janice und ich beschlossen, uns zu trennen. Ich habe bei der Firma meine Versetzung beantragt und bin hier in Kansas City gelandet. Was den neuen Job angeht, kann ich mich nicht beklagen. Sie sind alle sehr nett zu mir. Wenn ich nur über dieses Gefühl von innerer Leere hinwegkommen könnte. Hätte ich mich nicht so schwächlich und unfähig verhalten, wäre Ron heute noch am Leben. Heute Nacht habe ich geträumt, ich sei ein Mörder und ich nehme an, dass ich mich in Wirklichkeit auch so fühle. Liebe Esther, ich werde versuchen, das nächste Mal fröhlicher zu schreiben. Inzwischen alles Gute und gib gut auf dich Acht, Harry. Der arme Harry. Ach, der arme Harry. Es ist so einfältig, von ihm zu glauben, dass eine Katastrophe von einer einzigen Person verursacht werden kann und dann noch ausgerechnet von jemandem wie ihm. Ja. Hast du etwas von Janice gehört? Nein. Mein Anwalt hat mir gesagt, der Anwalt von Janice hat sich an ihn gewandt. Er fordert Geld für das Kind. Und? Was willst du tun? Zahlen. Natürlich. Hat dir Nancy erzählt, dass ich einen anonymen Anruf bekommen habe? Nein. Ich hätte Ron. Um an sein Geld zu kommen. Harry fühlt sich als Rons Mörder und mich beschuldigt man nicht. Ich hätte ihn umgebracht. Ich, die... Ich nicht weiß, wie ich ohne ihn leben soll. Esther, Liebe. Ja. Jedenfalls. Janice kriegt eine monatliche Unterstützung, bis das Kind da ist und das Kind bei seiner Geburt eine Abfindung, von der beide für den Rest ihres Lebens bequem leben können. Ich habe ja jetzt einen Haufen Geld, nicht wahr? Den ganzen August verbrachten Nancy und ich mit den Kindern auf dem Land, bei den Großeltern. Es war schon September, als mir in der Stadt Janice über den Weg lief. Hochschwanger, ihr Gesicht gedunsen, kaum wiederzuerkennen. Janice! Janice! Oh, ich freue mich, dich zu sehen, Janice. Na, geht's dir gut? Ich habe so oft an dich gedacht. Wirklich? Dankeschön. Was ist mit Harry? Er schreibt dir doch sicher regelmäßig. Ach, den nächsten Brief, den er mir schreibt, werde ich gar nicht mehr aufmachen. Warum denn? Seine Briefe sind so anders geworden, so fremd. Ja, sicher, er schreibt, dass ich ihm immer noch fehle und so weiter, aber ich habe das Gefühl, dass das nur Worte sind, dass er inzwischen ganz gut zurechtkommt allein. Ich möchte ja, dass er sein Leben genießt und glücklich ist. Ich wünschte bloß, er würde mir nichts davon erzählen. Ich bin so unglücklich. Na, Janice. Ich bin so unglücklich. Denk an die Zukunft. An dein Kind. Wann ist es denn soweit? In 3 Wochen. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Ich habe beschlossen, mich von Harry scheiden zu lassen. Dann kann er sie heiraten. Weißt du, Janice, ich glaube immer, dass ihr beide doch irgendwann einmal wieder zusammenkommt. Nein, nie. Das weiß ich. Das Kind von Janice wurde an einem kalten, regnerischen Morgen Ende September geboren. Ein gesunder, 8 Pfund schwerer Junge. Der ersehnte Sohn. Janice selbst ging es nur mittelmäßig. Sie hatte 2 Bluttransfusionen bekommen und durfte im Augenblick keinen Besuch haben. Ich rief Bill Winslow an. Wir sollten Harry ein Telegramm schicken. Wieso das denn? Willst du ihm etwa gratulieren? Natürlich nicht. Aber er sollte doch wissen, dass es Janice und dem Kind gut geht. Also ich halte ein Telegramm unter den gegebenen Umständen für geschmacklos. Aber Harry nicht. Der arme Kerl sitzt wahrscheinlich rum und macht sich Sorgen. Armer Kerl, von wegen. Wie meinst du das? Ich habe gestern einen Brief von ihm bekommen. Was? Ich weiß nicht, warum er gerade mich ins Vertrauen gezogen hat. Was hat er denn geschrieben? Harry hat ein Mädchen kennengelernt. Natürlich ein ganz wundervolles, prächtiges Mädchen namens Anne Farmer. Ist nicht wahr. Sie ist schuldlos geschieden. Ihr Mann war ein Rohling, ein gemeiner Kerl und so weiter. Aber trotz allem ist Anne natürlich lieb, treu, gütig und weiß der Himmel, was sonst noch geblieben. Kurz, Harry will sich so bald wie möglich von Janice scheiden lassen und dieses Muster an Tugend heiraten. Und er hofft, dass wir alle ihm Glück dazu wünschen. Nicht, dass er unsere guten Wünsche nötig hätte, denn Anne ist ja so herrlich, so verständnisvoll. Himmel noch mal. Das kann ich einfach nicht glauben. Doch. Trotzdem, wir schicken das Telegramm an Harry. Nein. Ach, stell dir vor, es fällt ihm ein, einen ähnlichen Brief wie den an dich, an Janice zu schicken. Der Schock kann sie ja umbringen. Janice verließ Toronto in der ersten Novemberwoche. Sie wollte in Las Vegas ihre Scheidung abwarten und danach irgendwo in Südkalifornien eine neue Bleibe für sich und das Kind suchen. Nancy und ich bekamen nach der Scheidung einen Brief von ihr aus Las Vegas. Und zu Weihnachten ließ sie von einem Geschäft in Pacific Palisades Geschenke an alle schicken. Auch an die beiden Jungen von Esther. Da sie keine neue Adresse angegeben hatte, konnten wir ihr nicht einmal danken. Sieht aus, als würden sich Janice und Harry alle Mühe geben, in Zukunft so weit entfernt wie möglich voneinander zu leben. Wieso? Ach, ich habe heute einen verspäteten Weihnachtsbrief von Harry bekommen. Er hat seine Versetzung nach Florida beantragt. Was? Schreibt er. Ja, das Klima in Kansas City sei zu rau für Anne. Zu rau. Also Harry ist wirklich ein gutmütiger Trottel. Ja. Diese Anne ist in Kansas City geboren und aufgewachsen. Und auf einmal ist sie zu zart für das dortige Klima. In dem Briefumschlag steckt nämlich noch etwas. Ja? Mr. und Mrs. Paul Davis Dugan beehren sich, die Heirat ihrer Tochter Anne mit Mr. Harry Ellsworth Bream bekannt zu geben. Das ging aber verflixt schnell. Kaum von Janice geschieden, schon wieder neu verheiratet. Ja, das war's dann wohl. Was ist mit dir los, Ralph? Ach. Das hat so was Endgültiges. Ich dachte immer, Janice und Harry seien einfach füreinander geschaffen. Und irgendwann kämen sie wieder zusammen und hierher zurück. Und die alten Freunde wären alle wieder beieinander wie früher. Oh, verzeih mir, Esther. Ist das schon gut, Ralph? Die neue Mrs. Bream ging in keinem Sumpf verloren. Sie gewöhnte sich vielmehr, wie Harry im nächsten Brief nun wieder an mich schrieb, bestens in Florida ein. Harry selbst fand zur Abwechslung schon im darauffolgenden Herbst einen ganz großartigen neuen Job bei einer Ölfirma in Bolivien, den ihm ein Verwandter von Anne vermittelt hatte. Da er weder über Öl noch über Bolivien Bescheid wüsste, würde er in Zukunft vermutlich nicht mehr so viel Zeit für Briefe haben wie bisher, schrieb er. Und tatsächlich war das der letzte Brief, den einer von uns alten Freunden von ihm erhielt. Janice legte ihrem Weihnachtsgruß an uns im selben Jahr ein Farbfoto bei, das den inzwischen 15 Monate alten Ronnie zeigte. Er war dunkelhaarig wie sein Vater und kräftig wie Janice. Ein hübscher Junge. Liebe Nancy, lieber Ralph, ich habe euch so lange nicht mehr geschrieben, dass ich kaum weiß, wo anfangen. Vielleicht beim Wichtigsten. Ich werde diese Woche heiraten und wenn ich noch glücklicher werde, platze ich. Er heißt Charlie, ist Witwer und der netteste Mensch von der Welt. Wir werden in seinem Haus in Santa Monica wohnen, wo ich jetzt schon bin. Bitte erzählt doch Esther, Bill Winslow und wer mich sonst noch kannte von meinem Glück und grüßt sie. Ich werde nämlich für längere Zeit nicht mehr schreiben und auch nichts von euch hören können. Und ich will erklären, warum und hoffe, euch damit nicht zu verletzen. Charlie weiß nichts von meiner Vergangenheit. Er glaubt, ich sei Witwe. Das hatte ich ihm erzählt, als ich ihn kennenlernte und nun muss ich bei dieser Version bleiben. Ich darf nichts tun, was unser Glück gefährden könnte, selbst wenn das bedeutet, dass ich die Verbindung zu meinen besten Freunden abbrechen muss. Bitte versucht mich zu verstehen und wünscht mir alles Gute. Eure Janice. Als Bill Winslow, der als hartnäckiger Junggeselle an Feiertagen immer ziemlich einsam war, mit uns den traditionellen Weihnachtsputer verzehrte, erzählte ich ihm bei einem guten Cognac von der Neuigkeit. Na Bill, was sagst du? Klingt das nicht schrecklich romantisch? Romantisch? Na ja. Woher willst du wissen, dass dieser Charlie Janice nicht wegen ihres Geldes heiratet? So viel wird's auch wieder nicht sein, dass sich gleich ein Heiratsschwindler an sie ranmacht. Hast du eine Ahnung? Ich habe neulich Martindale, den Anwalt von Janice, im Club getroffen. Ja, ich kenne ihn. Er hat sich unmittelbar, nachdem die Sache zwischen Esther und Janice abgewickelt war, nicht nur ein neues Haus gekauft, sondern auch noch einen super Schlitten. Alles von dem Geld, das er an Janice verdient hat. Also, weißt du, ihre Abfindung aus der Erbschaft, die muss ganz ansehnlich gewesen sein. Ja, trotzdem. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dieser Charlie hinter dem Geld von Janice her ist. Ja. Sie schreibt nämlich, dass er ein Haus in Santa Monica hat. Santa Monica? Na, da kann er nicht gerade arm sein. Weil du bist einfach ein alter Zyniker, Bill. Stimmt. Jedenfalls, wenn ich dieser Charlie wäre, würde mich die Tatsache, dass meine Frau überhaupt keine Verbindung mehr zu ihrer Vergangenheit hat, ganz schön misstrauisch machen. Im Frühjahr bekam ich das Angebot, während des Sommersemesters an der Santa Barbara Universität von Kalifornien Gastvorlesungen zu halten. Das Honorar war erstklassig. Ich konnte es mir nicht leisten, abzulehnen. Andererseits konnte ich es mir ebenso wenig leisten, Nancy und die vier Kinder quer über den Kontinent zu transportieren und dort ein passendes Haus für die ganze Familie zu mieten. Der Job war interessant, aber an den Wochenenden gab es doch verdammt lange einsame Abende. An so einem Abend war es auch, dass mir der Gedanke kam, ich könnte an meinem nächsten vorlesungsfreien Tag nach Santa Monica fahren und versuchen, Janice dort ausfindig zu machen. Natürlich hatte dieser Gedanke schon in mir gespukt, als ich aus Toronto wegfuhr. Ich hatte den letzten Brief von Janice samt dem Foto des kleinen Ronnie in meinen Koffer gepackt. Nancy, du bist ein Schatz. Ja, natürlich. Janice wacht über den Kleinen wie eine Löwin über ihr Junges. Da ist sie bestimmt mindestens einmal im Monat mit ihm beim Kinderarzt. Kurz nach 9 Uhr war ich in Santa Monica, kaufte mir einen Stadtplan, stellte mit Hilfe des Telefonbuchs eine Liste der Kinderärzte im Ort auf und fuhr sie der Reihe nach ab. Es war 10:30, als ich bei dem 8. auf meiner Liste ankam. Ronnie. Ja? Davon haben wir Dutzende. Komisch, dass alle Leute immer gleichzeitig auf einen Vornamen kommen. Aber zeigen Sie mir mal das Foto. Hier. Oh ja, den Kleinen kenne ich. Das ist einer von unseren Patienten. Er kommt ganz regelmäßig. Er ist nämlich allergisch gegen Schokolade, Milch, Eier und so weiter. Und wer bringt ihn her? Seine Mutter. Sagten Sie nicht, der Junge heißt Ronnie? Ja, sicher. Da müssen Sie sich täuschen. Der Junge hier ist der kleine Harry Bream. Das Haus lag hoch in den Hügeln hinter der Stadt. Es stand kein Name am Gartentor, nur die Hausnummer. 2479. Auf mein Klingeln rührte sich nichts. Ich ging die Auffahrt hinauf, bog um die Ecke und kam in einen Innenhof. Zuerst sah ich das Kind, das in einem Sandkasten spielte. Dann sah ich Janice. Wahrscheinlich hatte sie das Auto heranfahren gehört, denn sie saß da, als würde sie mich erwarten. Kerzen gerade und gespannt. Die Hände fest gegen die Knie gepresst, als wären sie dort angefroren. Hallo, Janice. Es ist lange her. Nicht lange genug. Was? Bei Gott, nicht lange genug. Wie hast du mich gefunden? Durch das Foto von deinem kleinen Jungen, das du uns geschickt hast. Und der nicht Ronnie heißt, sondern Harry Bream. Ja. Das Foto war ein Fehler, nicht? Meine Eitelkeit eben. Nun ja, es ist nicht mehr zu ändern. Immer habe ich Angst gehabt, ich würde eines Tages hier sitzen, so wie jetzt, und einer von euch würde plötzlich vor mir stehen. Und jetzt, wo es soweit ist, erscheint es mir fast unwirklich. Es ist aber wirklich. Wie geht es deinem Charlie? Und Anne? Es hat natürlich nie eine Charlie oder eine Anne gegeben, nicht wahr? Eine ganze Menge Dinge hat es nie gegeben. Nein, es gab nie einen Charlie oder eine Anne. Nur dich und Harry? Ja. Nur Harry und mich. Und Ron? Ron? Ja. Du willst natürlich von Ron sprechen, nicht? Du nicht, Janice? Nicht unbedingt. Ich... Setz dich, Ralph. Ich lege das Kind besser schlafen. Komm, mein Kleiner. Zeit fürs Mittagsschläfchen. Ich bin gleich wieder da. Er schläft immer sehr leicht ein. Er ist ein... Ich wollte sagen... Ich fragte mich, was sie wohl hatte sagen wollen. Es ist ein wundervolles Kind. Ich wollte, du gingst und ließest uns in Ruhe. Ich wollte, du wärst nie gekommen. Ich saß da. Tatsache ist, dass Janice... Bilder schossen mir durch den Kopf. Situationen. Fantasien hat. Gespräche. Tagträume. Also gut ist es besser, wenn du alles weißt, Harry. Ich habe alles für ihn aufgegeben. Janice, mein Mann, mein Name, alles. Ich habe beschlossen, mich von Harry scheiden zu lassen. Wann ist er sie heiraten? Der Dean war total betrunken, als er. Es ist nicht komisch. Ich nehme an, er verträgt einfach keinen Alkohol. Aber Harry hatte Alkohol immer sehr gut vertragen. Noch lange nachdem Billy bereits unter dem Tisch lag, Ron sich übergeben hatte und ich mich im Stadium tiefster Depression befand, war Harry bei unseren gemeinsamen Saufabenden immer noch frisch und fröhlich gewesen. Er hatte den Betrunkenen also nur gespielt. Er hatte eine ganze Reihe hervorragend aufeinander abgestimmter und sorgfältig geplanter Szenen gespielt, bei denen er selbst die Rolle des tragischen Opfers übernommen hatte, um von dem wirklichen Opfer, Ron Galloway, abzulenken. Die ganze Sache war von A bis Z inszeniert gewesen. Von dem ersten Telefonanruf aus der Telefonzelle bei Janice bis zu Harrys letztem Brief über den neuen Job bei der Ölgesellschaft in Bolivien. Alles Lügengespinste. Und wir, das leichtgläubige Publikum, hatten uns täuschen lassen. Hatten reagiert wie erwartet. Ich habe Harry angerufen. Er wird gleich da sein. Hat er einen Job? Nein. Er ist, es geht ihm nicht gut. Nervlich. Bist du den ganzen langen Weg hierher gekommen, um Harry und mich zu finden? Harry nicht. Dich. Und warum? Charlie hat mein Misstrauen erregt. Ich wollte sicher sein, dass es dir und dem Kleinen gut geht. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß es nicht. Es ist eine ziemlich komplizierte Situation. Bitte, Ralph, tu Harry nicht weh. Bitte, zieh mich zur Verantwortung. Ich war es, die das Ganze geplant hat. Du? Wieso? Oh, dafür gab es nicht nur einen Grund. Es gab Dutzende, wenn man die Jahre zurückverfolgt. Ich habe mich immer über Ron geärgert, über seine Art, sich alles auf einem silbernen Teller servieren zu lassen, über die Art, wie er Harry herumkommandierte, nur weil er reich war. Es hat mich gewurmt, Harry vor ihm kriechen zu sehen, die gönnerhafte Art, mit der er ihn behandelte. Warum hatte Ron alles und wir mussten uns abstrampeln? Es war also Habgier. Ich hab's für Harry getan. Harry sollte ein besseres Leben haben. Und das Kind natürlich. Der Junge stammt von Ron. Von Harry. Es ist Harrys Kind. Ron habe ich nicht eher an mich rangelassen, bis ich ganz sicher war, dass ich schwanger war. Dann natürlich habe ich es arrangiert. Ron musste schließlich überzeugt sein, dass das Kind von ihm stammt. Sonst hätte ihn Harry ja nicht dazu überreden können, den Abschiedsbrief an Esther zu schreiben. Überreden? Ach, Ron war immer sehr leicht zu behandeln, wenn er betrunken war. Als ich ihm sagte, dass ich schwanger bin, hat er versucht, es mit Whisky runterzuspülen. Am Schluss war er nur noch ein heulender Jammerlappen, der reiche, arrogante Ron. Da hat Harry ihm den Brief diktiert. Natürlich. Der Brief war wichtig. Die Vermutung, Ron könnte Selbstmord begangen haben, musste bei uns allen schon so fest eingepflanzt sein, dass keiner auch nur auf die Idee kam, es könnte sich um Mord handeln. Weder Harry noch ich hatten ja ein Alibi für den Freitagabend. Es war zeitlich alles sehr knapp berechnet. Wir haben Ron auf den Rücksitz von seinem Wagen gelegt und ich bin den beiden in Harrys Wagen gefolgt, damit Harry danach mit seinem Auto zur Hütte weiterfahren konnte. Der Zwischenfall mit dem Hund hätte uns fast das Ganze verpatzt. Glücklicherweise kam Harry auf die Idee, gleich umzudrehen und der Hundebesitzerin Rons Brieftasche zuzuwerfen. Und als dann alles, erledigt war, willst du wohl sagen. Hat Harry mich zum 10.30 Uhr Bus nach Meadford gebracht. 10 Minuten bevor du und Harry aus der Telefonzelle angerufen habt, war ich zu Hause. Ich kann das einfach nicht glauben, Janice. Da du kommt Harry. Lass dir nicht anmerken, dass du ihn verändert findest. Ralph, alter Junge. Himmel, du bist ein Labsal für meine Augen. Wie steht's mit deinem Whisky, alter Freund? Bitte, kein Theater. Na, Harry, komm, bitte. Komm, wir wollen doch höflich sein, Liebling. Was hast du gegen einen kleinen Drink unter Freunden? Nicht wahr, Ralph? Wie lange sind wir jetzt schon Freunde? Ungefähr 25 Jahre, Harry. Ron und ich waren über 35 Jahre miteinander befreundet. Ron ist tot. Jetzt bin ich an der Reihe. Harry, bitte nicht. Ich halte das nicht aus, wenn du so redest. Wie kommst du darauf, Harry? Gott, jetzt fragst du mich auch noch. Janice und der Arzt fragen mich das auch ewig. Aber ich denke mir das nicht aus. Ich weiß es. Vor mir liegt ein ganz bestimmter Tag. Ich werde wissen, wann er da ist. Es wird Zeichen geben. Am Himmel, in der Luft, in den Bäumen. Und ich werde wissen, das ist der Tag. Und was wird das, Janice? Und das deinem kleinen Jungen, Harry? Meinen kleinen Jungen? Du hast Janice die Geschichte also auch geglaubt. Na, das ist eine sehr überzeugende Geschichte, nur ist sie leider nicht wahr. Das Kind stammt von Ron. Janice hat gelogen, um mich zu schonen. Ich habe ihr lange Zeit geglaubt, weil ich es wollte. Ich habe mir eingeredet, alle Tests, die sie in Toronto mit mir angestellt haben, seien falsch. Ich sei nicht zeugungsunfähig, sondern ein Mann wie jeder andere auch. Aber dann habe ich eines Tages gesehen, dass bei dem Jungen das rechte Ohr weiter vom Kopf abstand als das linke, genau wie bei Ron. Da wusste ich, dass Janice mich belogen hat. Du hast gelogen und betrogen und einen Dummkopf aus mir gemacht. Ja, ich habe versucht, deine Sünden wegzuwaschen mit meinem Blut. Hier, ja, sieh mal, hier, da, meine Handgelenke. Siehst du die Narben? Aber Janice ist zu früh nach Hause zurückgekommen. Sie hat mich nicht verstanden. Sie hat den Arzt gerufen. Und der hat mich in die Irrenanstalt gesperrt. Aber die konnten mich nicht dort behalten. Dafür war ich viel zu schlau. Harry, lass mich nicht allein. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, ja. Das weiß ich, Janice. Ich liebe dich auch. Aber die Zeit ist gekommen, wo ich die Wahrheit wissen muss. Ich habe unter zu vielen Lügen gelebt. Ich weiß kaum mehr, was wirklich ist und was nicht. Wie Charlie zum Beispiel. Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Ich erinnere mich. Ich weiß das. Wir haben ihn gemeinsam erfunden. Und doch, wenn ich angestrengt genug horche, dann höre ich euch zusammen flüstern. Ich höre das Bett quietschen. Und ich weiß, dass ihr dort drin miteinander schlaft, du und Charlie. Und dann möchte ich ihn aus demselben Grund umbringen, aus dem ich Ron umgebracht habe. Weil er es gewagt hat, dich zu berühren. Hör auf, Harry, denk nicht mehr daran. Das wusstest du doch, Janice, nicht? Ich wollte Rons Geld nicht, das wolltest du. Ich wollte sein Leben. Ich habe ihn aus Eifersucht umgebracht, aus Hass. Hör auf, Harry, bitte, sag hör mir, auf. Janice! Sag's mir jetzt in Gegenwart von Ralph. Der Kleine. Er ist nicht wirklich mein Junge, ist Rons Kind, oder? Ja. Ich hab dir zuliebe gelogen, Harry. Ich wollte, dass du glücklich bist. Ich wollte immer nur, dass du glücklich bist. Hass mich nicht dafür, bitte. Janice, du bist doch meine Liebe. Wie könnte ich dich hassen? Du hast mir die Wahrheit erzählt. Das ist der erste Schritt. Zur Buße und zum Frieden. Siehst du die Wolke dort? Das ist eines der Zeichen. Hör auf, Harry, das ist nur eine Wolke. Bilde dir nur nicht ein... Nur eine Wolke? Oh nein, heute ist der Tag. Spürst du nicht, wie er anders ist als andere Tage? Warte. Spürst du es nicht auch? Es ist ein ganz gewöhnlicher Tag, Harry. Wie steht es mit dem Whisky, den du mir angeboten hast? Siehst du es? Der Vogel, der quer um die Wolke fliegt. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Du kannst Janice nicht verlassen, Harry. Ich werde sie nicht verlassen. Sie geht mit mir. Du gehst doch mit mir, Janice. Hör doch mit dem Unsinn auf. Lass mich dir helfen. Also für mich ist es zu spät. Hilf dem Kleinen, wenn du kannst. Er ist ein guter Junge. Er verdient, von einem guten Menschen erzogen zu werden. Du brauchst ja keine Angst zu haben, dass er so wird wie ich. Komm, Janice. Ich lasse euch doch nicht einfach so weggehen. Du kannst uns nicht aufhalten. Außerdem glaube ich nicht, dass du das überhaupt willst. Im Gefängnis werden Janice und ich für den Rest unseres Lebens voneinander getrennt. Janice, um Himmels Willen, geh nicht mit ihm. Bleib da. Überleg dir die Sache. Ich habe es mir überlegt. Komm, mein Liebes. Ich bin schon bei dir, Harry. Sie gingen Hand in Hand miteinander durch den Hof und den steilen Pfad neben dem Haus hinauf. Ich saß lange da, sah zum Himmel hinauf, sah die Wolke und Vögel, die quer über die Wolke flogen. Es war sehr still und ich hörte sie kaum, die beiden Schüsse, die rasch nacheinander fielen. Lauter gute Freunde. Kriminalhörspiel nach dem Roman Der Süßholzraspler von Marguerite Miller. Übersetzung aus dem Amerikanischen Georg Kahn Ackermann und Susanne Feigl. Bearbeitung Valerie Stiegle. Sprachen und spielten Matthias Fuchs, Judy Winter, Christian Brückner, Hildegard Schmal, Walter Renneisen, Dietmar Müß und andere. Regie Walter Adler. Produktion Norddeutscher Rundfunk 1993.